Erkältung und grippale Affektionen. Bevor wir die Atmung verlassen, wollen wir kurz die Symptome der Erkältung betrachten, da hiervon die Atmungsorgane meistens am stärksten betroffen sind. Grippe wie Erkältung sind akute entzündliche Prozesse und so wissen wir, dass auch sie Ausdruck einer Konfliktbearbeitung sind. So bleibt für unsere Deutung an dieser Stelle nur die Betrachtung der Orte und Bereiche übrig, an denen sich der entzündliche Prozess manifestiert. Eine Erkältung tritt immer in Krisensituationen auf, in denen man die Nase voll hat bzw. über etwas verschnupft ist. Vielleicht hört sich für manche der Begriff Krisensituation zu bombastisch an. Natürlich sind hier keine einschneidenden Lebenskrisen gemeint, sie drücken sich in entsprechend gewaltigen Symptomen aus. Wir meinen mit Krisensituationen jene häufigen, unsensationellen, aber für die Psyche dennoch wichtigen Alltagssituationen, die wir als Überlastung empfinden und deretwegen wir einen legitimen Grund suchen, uns ein wenig zurückzuziehen, weil uns die Situation zu sehr fordert. Da wir im Moment nicht bereit sind, uns die Herausforderung dieser kleinen Alltagssituation und unserer Fluchtwünsche bewusst einzugestehen, kommt es zur Somatisierung. Unser Körper lebt daraufhin unsere volle Nase und unser Verschnupftsein aus. Doch auch über diesen unbewussten Weg haben wir unser Ziel erreicht. Sogar mit dem Vorteil, dass jeder Mann großes Verständnis für unsere Situation hat, worauf wir bei bewusster Konfliktbearbeitung kaum rechnen könnten. Unsere Erkältung gestattet es uns, uns erst einmal von der belastenden Situation etwas zurückzuziehen und uns wieder mehr uns selbst zuzuwenden. Wir können unsere Empfindlichkeit nun auf der körperlichen Ebene voll ausleben. Der Kopf tut weh. Unter diesen Umständen kann man doch wohl eine weitere bewusste Auseinandersetzung von niemandem erwarten. Die Augen tränen, alles ist wund, gereizt. Diese generalisierte Empfindlichkeit kann sich schließlich bis zum Haarspitzenkatarr steigern. Niemand darf uns zu nahe kommen. Nichts und niemand darf uns mehr berühren. Die Nase ist verstopft und macht alle Kommunikation, Atmen als Kontakt unmöglich. Mit der Drohung, komm mir nur nicht zu nahe, ich bin erkältet, hält man sich erfolgreich alle vom Leibe. Diese Abwehrhaltung kann man durch Niesen noch eindrucksvoll unterstützen, denn hierbei wird das Ausatmen zu einer recht aggressiven Abwehrwaffe umfunktioniert. Auch die Sprache als Kommunikationsmittel wird durch den rauen Hals auf ein Minimum reduziert. Für Auseinandersetzungen reicht es auf jeden Fall nicht mehr. Ein bellender Husten zeigt durch seinen bedrohlichen Ton deutlich, dass sich die Kommunikationsfreude darauf beschränkt, bestenfalls jemandem etwas zu husten. Dass bei so viel Abwehr auch die Mandeln als eines der wichtigsten Abwehrorgane des Körpers auf Hochtouren arbeiten, ist nicht verwunderlich. Dabei schwellen sie so an, dass man nicht mehr alles schlucken kann. Ein Zustand, der den Patienten zu der selbstkritischen Frage ermuntern sollte, was er denn eigentlich nicht mehr schlucken will. Schlucken ist ja ein Akt des Hereinnehmens, des Akzeptierens. Doch gerade das wollen wir jetzt nicht mehr. Das zeigt uns die Erkältung auf allen Ebenen. Die Gliederschmerzen und das Zerschlagenheitsgefühl der Grippe lähmen jede Bewegung und vermitteln manchmal sogar durch Schulterschmerzen einen spürbaren Eindruck des Gewichts der Probleme, die einem auf der Schulter lasten und die man nicht länger tragen will. Eine ganze Menge von diesen Problemen versuchen wir in Form von eitrigem Schleim aus uns heraus zu befördern. Und je mehr wir davon loswerden, umso erleichterter fühlen wir uns. Der zähe Schleim, der zuerst alles verstopfte und so jeden Fluss und jede Kommunikation unterbrach, muss sich lösen und verflüssigen, damit wieder etwas in Fluss und Bewegung kommt. So bringt schließlich jede Erkältung wieder etwas in Fluss und signalisiert einen kleinen Fortschritt in unserer Entwicklung. Die Naturheilkunde sieht in der Erkältung mit Recht einen sehr gesunden Reinigungsprozess, durch den Toxine aus dem Körper ausgeschwemmt werden. Auf der psychischen Ebene entsprechen den Toxinen Probleme, die analog ebenfalls verflüssigt und ausgeschieden werden. Körper und Seele gehen gestärkt aus der Krise hervor. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mal wieder die Nase voll haben.